Die Tage im Enderhaus verstrichen und noch immer dauerte der Sommer an. Bastian genoss es auch weiterhin, sich wie ein Kind von Dame Ayola verwöhnen zu lassen. Auch ihre Früchte schmeckten ihm noch immer so köstlich wie zu Anfang, doch nach und nach war sein Heißhunger gestillt. Er aß weniger davon. Und sie bemerkte es, ohne jedoch ein Wort darüber zu verlieren. Auch von ihrer Fürsorge und Zärtlichkeit fühlte er sich gesättigt, und in demselben Maß, wie sein Bedürfnis danach abnahm, erwachte in ihm eine Sehnsucht ganz anderer Art. Ein Verlangen, wie er es bisher noch nie empfunden hatte und das sich in jeder Hinsicht von all seinen bisherigen Wünschen unterschied. Die Sehnsucht, selbst lieben zu können. Mit Verwunderung und Trauer wurde er inne, dass er es nicht konnte. Doch der Wunsch danach wurde stärker und stärker. Und eines Abends, als sie wieder beisammen saßen, sprach er darüber mit Dame Ayola. Nachdem sie ihm zugehört hatte, schwieg sie lange. Ihr Blick ruhte mit einem Ausdruck auf Bastian, den er nicht verstand. »Jetzt hast du deinen letzten Wunsch gefunden. Dein wahrer Wille ist es, zu lieben. Aber warum kann ich es nicht, Dame Ayola?« Das kannst du erst, wenn du vom Wasser des Lebens getrunken hast. Und du kannst nicht in deine Welt zurück, ohne anderen davon mitzubringen. Bastian schwieg verwirrt. Aber du, hast du denn nicht auch schon davon getrunken? Nein, bei mir ist das etwas anderes. Ich brauche nur jemanden, dem ich meinen Überfluss schenken kann. War das denn nicht Liebe? Dame Ayola überlegte eine Weile, dann erwiderte sie, »Es war, was du dir gewünscht hast. Können phantasische Wesen auch nicht lieben wie ich? Es heißt, dass es einige wenige Geschöpfe Phantasiens gibt, die vom Wasser des Lebens trinken durften. Aber niemand weiß, wer sie sind, und es gibt eine Verheißung, von der wir nur selten sprechen, dass einmal in ferner Zukunft eine Zeit kommen wird, wo die Menschen die Liebe auch nach Phantasien bringen werden. Dann werden beide Welten nur noch eine sein. Doch was das bedeutet, weiß ich nicht.